Es ist 11 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Marion Köhlis. Schönen guten Tag. Die vierte Amtszeit für Putin. Mehr Zugausfälle bei der Bahn und das Wetter. Bis 27 Grad und sonnig. Schon seit 18 Jahren regiert Putin das größte Land der Welt, Russland. In diesen Minuten wird er den Eid zum vierten Mal und vermutlich auch letzten Amtszeit als Präsident ablegen. Laut Verfassung muss er 2024 abtreten. Bei der Wahl im März hatte Putin ein Rekordergebnis von fast 77% der Stimmen eingefahren. Er hat großen Rückhalt beim Volk. Nur einen Tag vor dem Amtseid haben landesweit aber auch Regierungsgegner demonstriert. Die Polizei hat Kundgebungen mit Gewalt aufgelöst. Roman Schell berichtet aus Moskau. Etwa 1600 Menschen wurden am Wochenende in ganz Russland von der Polizei abgeführt, mit Gewalt. Brutale Szenen haben sich vielerorts abgespielt. Das Motto der Protestaktionen lautete: Er ist für uns kein Zar. Auch heute ist ein Großaufgebot von Sicherheitskräften hier in Moskau im Einsatz. Viele Straßen im Zentrum der Stadt sind abgesperrt. Das russische Staatsfernsehen überträgt die Zeremonie im Kreml live. Bei der Deutschen Bahn sind wieder mehr Züge ausgefallen. Das schreibt die Rheinische Post und beruft sich auf Regierungsangaben. Demnach sind im vergangenen Jahr 140.000 Züge ausgefallen. Das sind 20.000 mehr als noch ein Jahr vorher. Auch in diesem Jahr ist demnach kaum mit weniger Zugausfällen zu rechnen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die Post für ihre Regeln bei der Entfristung von Arbeitsverträgen. Das sei moralisch höchst verwerflich, sagte DGB-Chef Hoffmann. Auch von Bundesfinanzminister Scholz gab es im ARD-Interview Kritik. Katrin Müller mit den Details. Dass Postmitarbeiter, die häufiger krank sind, dann schlechtere Karten bei der Entfristung ihrer Verträge haben, diese Praxis will der Bundesfinanzminister nicht hinnehmen. Der Bund ist ein Großaktionär der Deutschen Post. Diese Einflussmöglichkeit will Scholz nutzen. Postmitarbeiter haben nur Chancen auf einen unbefristeten Vertrag, wenn sie in 2 Jahren nicht häufiger als 6-mal krank waren und nicht mehr als 20 Krankheitstage angesammelt haben. Experten sagen aber, die umstrittene Entfristungspraxis der Post ist rechtens. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen muss im Moment klären, ob die Stadt Datteln freies Parken per Sanduhr erlauben darf. Der Stadtrat hatte vor 2 Jahren beschlossen, dass die ersten 10 Parkminuten auf gebührenpflichtigen Plätzen kostenfrei sein sollen. Die Voraussetzung: Der Fahrer hat eine Sanduhr im Auto. Die soll 2 Euro kosten, genau 10 Minuten abmessen und gut sichtbar im Wagen angebracht sein. Der Kreis Recklinghausen hat den Plan gestoppt, weil nach Kreisansicht eine Sanduhr nicht den Regeln entspricht und weil Autofahrer von außerhalb benachteiligt würden. Der japanische Autohersteller Nissan will in Europa nach und nach den Verkauf von Dieselautos zurückfahren. Als Grund nennt das Unternehmen den Boom bei E-Autos. In diesem Bereich soll auch massiv investiert werden. Anfang März hatte auch der Konkurrent Toyota angekündigt, den Verkauf von Diesel zu stoppen. Und soweit die Meldungen mit Marion Körles. Das Wetter. Mit Leandro Loik aus der Wetterredaktion. Die Sonne zeigt sich heute den ganzen Tag und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 27 Grad. Morgen wird es ähnlich sommerlich. Ab Mittwoch wird es dann etwas wechselhafter. NRW Verkehr. Hier brauchen Sie mindestens 13 Minuten länger. A1 Dortmund-Köln zwischen Westhofen und Kreuz und Hagen West 4 Kilometer plus 16 Minuten. A3 Arnhem-Oberhausen zwischen Hüngste und Dienstlaken Nord 5 Kilometer 21 Minuten plus. A3 Köln-Frankfurt zwischen Kreuzborn-Siegburg und Siebengebirge 3 Kilometer 16 Minuten mehr. A4 Köln-Olpe zwischen Refrath und Moosfeld 3 Kilometer plus 11 Minuten. Und die A57 Köln-Krefeld zwischen Dreieck Neuss-Süd und Neuss-Hafen 2 Kilometer. Es dauert 13 Minuten länger. Radio Neandertal am Vormittag. Schönen Montag. Kevin Zimmer und Katharina Theuli hier. Haben Sie das mit dem Falschparken mitbekommen? Was denn jetzt? Was war? Falschparken soll teurer werden, ja, okay, schreibt die Saarbrücker Zeitung, weil du damit einfach andere Menschen gefährdest. Zum Beispiel Radfahrer, wenn du mit dem Auto in zweiter Reihe stehst. Kostet im Moment 20 Euro, soll bald mehr werden. Wie viel? Keine Ahnung. Was machst du da? Ich glaube, ich bin noch mal kurz zum Auto noch mal schnell. Ich habe da was vergessen. Ach nee, ich habe ja heute auf dem Parkplatz vom Geschäftsführer geparkt. Ach so, ging ja. In your eyes there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running. To get to you, to get to you. to you. I've been down the darkest alleys on the dark side of the moon to get to you, to get to you. I'm up for love and every stranger took too much easy anger. All for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know. Kungs, Trump, Erdogan, Orban, wer fehlt in dieser Reihe? Putin. Gerade leistet er seinen Eid zur vierten Amtszeit. Bis 2024 hat die Welt ihn dann noch an der Backe. Danach ist laut russischer Verfassung aber Schluss. Gut, bei Putin weiß er jetzt auch nicht, ob er nicht noch eben schnell die Verfassung ändert. Wir rechnen fast damit. Die Zeremonie, die gerade läuft, ist übrigens kleiner und nicht so pompös wie beim letzten Mal. Ja, diesmal sind nur 5000 geladene Gäste dabei. Muss keiner hinten stehen, muss keiner mehr zum Kleinen sagen. Noch lass doch mal die Kinder nach vorne, Mensch. Ja, diesmal gibt es auch keine Fahrt mit der Limousine durch Moskau. Das hat er sonst immer so gemacht. Diesmal läuft er natürlich von seinem Amtssitz zur Zeremonie. Das zeigt, wie fit er ist, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ich hätte ja damit gerechnet, er reitet dahin so mit freiem Oberkörper. Unter den Gästen übrigens auch Altkanzler und bekannter Putin-Freund Gerhard Schröder. Der lässt sich das nicht nehmen, ne? Nein, natürlich. Ach. Nicht. Überschattet wird das Ganze von Anti-Putin-Demos, aber die Polizei scheint gegen Kritiker gewaltsam vorzugehen. 1600 Putin-Gegner wurden allein am Wochenende von der Polizei in Gewahrsam genommen. Das berichten Reporter vor Ort. Seit 18 Jahren beherrscht Putin die Politik im größten Land der Welt, in Russland. Jetzt kommen 6 weitere Jahre dazu. Und so wie ich das sehe, geht die Hälfte der Amtszeit dafür drauf, da über einen roten Teppich zu laufen. Wie lang ist das Ding, Mensch? Ich weiß, der muss doch um eine Kurve da vorne. Da kommt ja ein... Oh Gott, Gott. Und die Treppen da! The other day, came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for mean as you could. You said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Day. I said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away in his mind. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. Zimmer und Katharina Theule hier, Viertel nach elf. Wir haben exklusive Informationen für Sie. Oh, haben wir die? Ja! Achso. Es ist gerade erst Anfang Mai, noch steht der Sommerhit 2018 nicht fest, aber wir und unsere Musikredaktion sagen, die Nummer, die jetzt kommt, die könnte es wirklich, oh, die hat es in sich, die könnte es werden. Kollege sagte gerade, hast du die schon mal gehört? Ist geil. Die klingt, finde ich, wie eine entspannte Salsa-Stunde und macht heute bei dem Megawetter Doppelspaß. Ganz neu bei uns, J Balvin featuring Liam Payne, Familia. J Balvin, man. Liam Payne, my G. You're simple, you diplo, your hips roll, you do the calypso. An intro is all that I need. Primero, tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. Line.

Bei einer Schlägerei in der Düsseldorfer Innenstadt ist ein Mann am Wochenende schwer verletzt worden. Die Polizei war zur Graf-Adolf-Straße gerufen worden. Dort würden sich mehrere Männer prügeln. Die Polizei rückte mit Dutzend Streifenwagen und auch mit Hundeführern aus. Vor Ort trafen die Polizisten auf 6 Männer, die sich heftig schlugen. Sie konnten getrennt und dann auch festgenommen werden. Bei der Schlägerei wurde ein 55-Jähriger schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum sich die Männer geprügelt haben, ist noch unklar. Die Männer schweigen sich aus. Das waren die Nachrichten mit Anna Tiffert. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal und es ist heute wieder ein richtiger Sommertag hier bei uns. Den ganzen Tag über scheint die Sonne, zwischendurch ist es auch mal angenehm windig. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad. Aktuell messen wir am Märchenzoo in Rating 21 Grad, 22 sind es in der Hildner Heide. Morgen ändert sich nichts an dem Sommerwetter, es gibt auch morgen viel Sonne, dazu etwas Wind und Werte um 29 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update um kurz nach 11:30 liegt uns eine Meldung vor und die kommt von der A52 Düsseldorf in Richtung Essen. Zwischen Essen-Bergerhausen und dem Dreieck Essen-Ost, hier gibt es 1 Kilometer Stau. Blitzer haben Sie uns aktuell keine gemeldet. Sie wissen aber, wenn Sie was sehen, Staus, Blitzer, Verkehrsbehinderung, dann sehr gerne hier bei Radio Neandertal anrufen. Kostenlos, auch vom Handy aus. Sie erreichen die Radio Neandertal Verkehrshotline unter der 0800 97 60 97 6. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost long. When I when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. It was almost love. It was almost love. Dieser Sommer wird so schön anders. So schön anders. Radl Axel Tawil. Live und Open Air. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand. 25. August, Köln, Arena an der Wassermannhalle. Tolle Texte, tolle Musiker und wir sind mit der ganzen Familie da. Sehr moderne Musik, viele junge Zuschauer. Man identifiziert sich immer wieder mit seinen Liedern. Und jetzt singe ich meine Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Tickets jetzt überall erhältlich. Adel Tawil live. Präsentiert von uns, den NRW-Lokalradios. Gleich 20 vor 12. In wie vielen Tagen ist nochmal Fußball-WM? In 38 Tagen. Am 14. Juni schreibst du in den Kalender. Das habe ich schon längst. Geht's los in Russland? Ja, dann startet die Mission Titelverteidigung für uns. Obwohl, so ein bisschen startet sie schon nächste Woche. Am 15. Mai, also nächste Woche Dienstag, erfahren wir nämlich, welche 23 Spieler mit nach Russland fahren dürfen. Dann wird Jogi Löw den WM-Kader vorstellen. Ja, und das wird der Bundestrainer an einem ganz besonderen Ort tun, nämlich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Wir werden dabei sein. Es ist unsere erste Sendung außerhalb des Studios. Kriegen wir das hin? Ja. Wir senden live aus dem Fußballmuseum und unser Studio, oh, das wird toll, der Weltmeisterbus von 2014. Ich möchte bitte ganz hinten sitzen. Ja, darf ich bitte ganz hinten sitzen? Da sitzen immer die Coolen, oder? Ich will da sitzen, bitte. Genau da hast du was verloren, da wo die Coolen saßen. Sitzt du mal da. Ich mach's mir am Vierertisch gemütlich mit unseren Gästen. Mal gucken, wer so alles bei uns im Bus vorbeischaut. Lothar Matthäus wird an dem Tag auf jeden Fall im Fußballmuseum sein. Berti Vogt. Und Sie? Vielleicht auch. Sie können nämlich live dabei sein, wenn Jogi Löw den WM-Kader bekannt gibt. Sie kriegen eine Führung durch das Fußballmuseum, kommen auch mal zu Kati und mir in den WM-Bus. Da müssen wir uns freuen, das ne? Das wird richtig cool. Also zu mir auf die letzte Bank und zu Kati gerne an den Tisch. Haben wir Kaffee? Wir haben aber wahrscheinlich auch Kaffee dabei. Wir verlosen 2x2 Tickets für die WM-Kader-Bekanntgabe nächste Woche Dienstag in Dortmund. Rufen Sie jetzt an und bewerben Sie sich 01371 36 50-50 für 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Sagen Sie uns einfach nur, wo Sie das WM-Finale 2014, also das Siegtor von Mario Götze, gesehen haben. Also das hier. Schürrle, der ist eingewechselt worden, ist noch frisch. Auf Götze! Es ist es! Das ist das Tor! Mario Götze! Deutschland führt!

nur nochmal, weil es einfach so schön ist. Wir haben eine kurze Woche. Wir arbeiten jetzt bis Mittwoch. Die meisten von uns haben Donnerstag frei. Christi Himmelfahrt. Oder Vatertag, ja. Zutreffendes bitte ankreuzen. Darf ich eigentlich als werdender Papa schon Vatertag feiern dann? Naja, genau genommen, wenn wir jetzt Korinthenkacker wären, bist du noch kein Vater. Aber ich war schon beim Geburtsvorbereitungskurs mit meiner Frau ganz fleißig. Der Kleine hat mich schon durch die Bauchdecke der Mama getreten. Ich sehe das jetzt als Auftrag, Vatertag zu feiern. Mach du mal. Die Jungs, die jetzt kommen, können zum Teil auch Vatertag feiern. Johannes von Revolverheld ist Papa von, ich glaube, einem 5-jährigen Sohn. Ne? Ja. Hier sind sie mit immer noch fühlen. Kann ich den Tritt von meinem Kleinen übrigens auch noch, weißt du? Oh. Ja, das können wir Mütter am besten nachempfinden. Aua! Kevin Zimmer und Katharina Thule hier. Schönen Montag mit uns. Radio Neandertal. Das erste Konzert, das erste tanzende Herz. Der erste Rausch, das erste Lieblingslied laut. Das erste Mal Disco, lieber Weezer statt Cisco. Die erste Zigarette auf der Schultoilette. Es ist so viel passiert und die Momente vergehen. Nur dieses Gefühl bleibt für immer bestehen. Wir können es immer noch fühlen. Wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie es aussieht, ist doch ganz egal. Das erste Mal geflogen, um unsere Eltern belogen. Und mit dem ersten Geld Panini-Bilder bestellt. Wir fuhren in meinem alten Golf, du hattest Amex in Gold. Gezwängt in 501, sind wie alleine verreist. Es ist so lange her und es ist so viel geschehen. Nur dieses Gefühl bleibt für immer bestehen. Wir können es immer noch. Erste eigene Band, morgens im Nachtbus gepennt, zusammen alle Staffeln Friends. Der schlechte Schnaps von der Tanke, der so brannte, ich vergesse nie den Moment. Auf unserer Parkbank am See, wo unsere Namen noch stehen. Es ist so lange her und es ist so viel geschehen. Nur dieses Gefühl bleibt für immer bestehen. Wir können es immer noch fühlen, wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie es aussieht, ist doch ganz egal. Weil wir es fühlen, wir können es immer noch fühlen. Und wir tanzen wie beim ersten Mal. Und wie es aussieht, ist doch ganz egal. Duisburg, Hagen, Lüdenscheid, Gelsenkirchen, Münster, Hamm, Dortmund, Minden, Wuppertal, Düren, Düsseldorf und über 150 Standorte mehr. NRW wohnt LEG. Wann dürfen wir Sie bei uns begrüßen? Finden auch Sie Ihre Mietwohnung auf leg-wohnen.de. Timo, letzte Frage. Was ist das Wichtigste am Mobilfunk? Genug Datenvolumen, Freiminuten und volle Kostenkontrolle? Richtig! Auch Kongstar hat die richtige Antwort. Das Prepaid-Surf-Paket. Jetzt neu mit 1,5 GB und 250 Freiminuten für nur 10 Euro für 30 Tage. Sichere dir außerdem bis zum 20. Mai 10 GB extra. Im Handel und auf kongstar.de. Meine Stimme sei reizvoll, sagt man. Aber was jetzt kommt, ist doch viel attraktiver. Der Alfa Romeo Sound.

tell me honestly, was it real or just for show? Yeah.